An Jesu Hand lässt es sich so herrlich gehen, denn sie führt gut. Er hört dein leises und dein lautes Flehen, drum habe Mut. Ja, an Jesu Hand, da geht es immer gut. An Jesu Hand geht es gut. Kann die Welt uns nicht betrüben, wenn wir Jesus innig lieben. Ja, an Jesu Hand geht es gut. Lass nie dein Herz aus seiner Nähe weichen, folgt die Nacht. Blick stets empor zu seinem Kreuzeszeichen, trau seine Macht. Ja, an Jesu Hand, da geht es immer gut. Ja, an Jesu Hand geht es gut. Betrüben, wenn wir Jesus innig lieben. Ja, an Jesu Hand geht es gut. Bist du betrübt, sagst deinem guten Hirten, klag ihm dein Leid. Er wird mit Himmels Mana dich bewegen. Gibt Mut zum Streit. Ja, an Jesu Hand, da geht es immer gut. Ja, an Jesu Hand geht es gut. Kann die Welt uns nicht betrüben, wenn wir Jesus innig lieben. Ja, an Jesu gut. Solang du wallst auf dieser Erde fluren, bist Fremdling du. Doch wandle treu, folg deines Heilands Spuren, er führt zur Ruhe. Ja, an Jesu Hand, da geht es immer gut. Ja, an Jesu Hand geht es gut. Kann die Welt uns nicht betrüben, wenn wir Jesus innig lieben.